Ja, schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlichen Dank für die Einladung. Eine Reihe von bekannten Gesichtern kann ich Sie auch in Berlin begrüßen. Der Vorteil eines in unseren Kreisen zumindest renommierten Historikers ist darin, wenn er also als Pensionist gelten kann, dass er Bundestag auftreten kann. Das heißt, ich habe mal in einem Lehrstuhl gearbeitet und konnte sehen, dass ein Professor dort, der also in höchsten Ehren auf einem Lehrstuhl mit mehreren Personal ausgestattet war, dass er also maximal ein-, zweimal im Jahr irgendwo eingeladen wurde. Ansonsten arbeiten auch die hohen Herren eigentlich in der Ausschuss der Öffentlichkeit, dass bei dem, was sie schreiben, den Ergebnissen kein Wunder sein kann. Ich habe also heute zum Thema, wenn ich recht verstanden habe, zu referieren, die langfristige politische Entwaffnung Deutschlands mit den Mitteln der Geschichtsfälschung. Und Sie wissen, oder wenn Sie es nicht wissen, dann erfahren Sie es jetzt eben, dass ich vor ca. 18 Jahren promoviert wurde mit einem Werk über Karl von Clausewitz und dessen Rezeption in Russland. Und der wohl berühmteste Satz von Clausewitz, der berühmteste Aphorismus aus seinem Werk vom Kriege, lautet bekanntermaßen folgendermaßen: Die Fortsetzung der Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen, nämlich gewaltsamen Mitteln. Man könnte diese Definition angesichts der Tatsache und der Umstände, unter denen sich die Nachfolgestaaten des Großdeutschen Reichs seit 60 Jahren einrichten müssen, auch folgendermaßen umgestalten. Der Frieden ist die Fortsetzung des Krieges mit anderen, scheinbar gewaltlosen Mitteln. Zu diesen Mitteln zählt insbesondere die Geschichtsfälschung, die in zahlreichen Facetten seit 1945 als nicht nur die deutschen Waffen, sondern auch die deutschen Zeitungen und Zungen schweigen mussten, die ein roter Faden durch unsere Geschichte zieht. Geschichtsfälschungen müssen nicht immer gewaltige Lügenkonstruktionen sein. Sie beginnen meistens ganz harmlos mit dem Weglassen oder dem Verdrängen historischer Tatsachen und Traditionen. Der 18. Januar ist so ein Beispiel. 1996 hat sich nur an dem 25. Mal der Tag der Reichsgründung gejährt. In jedem Kappernkahl wäre dies Anlass für eine Gedenkfeier und historische Rückschau gewesen. Nicht so für die Rechtsnachfolgerin des Deutschen Reiches, die Bundesrepublik Deutschland. Ihre politischen Vertreter erwähnten diesen Tag mit keinem Wort. Lediglich in der FAZ empfand man die Ignoranz als unerträglich in einem kleinen Leserbrief. Ansonsten hat sich das Kartell der Meinungswegelagerer dem Verhalten der Bundesregierung angeschlossen. Ich darf zunächst ein bisschen aufgreifen und persönlich werden, um zu begreifen, wie jemand, der also unter ganz normalen Umständen in der BRD in den 60er und 70er Jahren aufgewachsen ist, zu einem feministischen Historiker werden konnte. Ich war damals Schüler eines altbaren Gymnasiums, einer Oberstufe eines Gymnasiums mit ca. 350 Jahren Tradition in Nordrhein-Westfalen, also ein Kind meiner Zeit, das heißt aufgewachsen in einem konservativen Elternhaus, aber geprägt eher aus dem 13. und 14. Lebensjahr von sozialistischen bis hin zu kommunistischen Lehrern in der Schule. An Respekt dem Alter und der Bildung gegenüber habe ich aber niemals fehlen lassen. Besonders mein Lateinlehrer, ein promovierter älterer Historiker, hat mich so in seinen humanistischen Bann gezogen, dass ich auch damals nach seinem Promotionslehrer fragte. Er schenkte mir daraufhin seine Dissertation über das mittelalterliche Thema, die Trierer Stilübungen. Das sagt mir zunächst herzlich wenig, Ihnen wahrscheinlich auch, aber bereits in der Einleitung musste ich feststellen, dass es sich um Hunderte von Urkunden und Dokumente des Hochmittelalters handelte, die aus politischen, dynastischen und rechtlichen Erwägungen heraus von Klosterschreibern gefälscht worden waren, um scheinbar jahrhundertealte Rechte geltend machen zu können. Zum ersten Mal, also bereits lange vor meinem Geschichtsstudium, war ich damals mit der Tatsache konfrontiert worden, dass eben nicht alle überlieferten Dokumente Wahrheiten beinhalten, sondern auch dass für immer gearteten Motiven heraus auch mehr oder minder gute oder plumpe Fälschungen sein können. Dennoch war bei mir kein generelles Misstrauen gegenüber staatlichen Verlautbarungen aufgekommen. Ich konnte mir schlechterdings wie die meisten Landsleute nicht vorstellen, dass mein Staat, meine Regierung, historische Unwahrheiten verbreitet und notfalls auch bereit wäre, mit Hilfe der von ihm dafür instrumentalisierten Gerichte diese auch durchzusetzen. Erst meine Examensarbeit über den 22. Juni 1941, den deutschen Angriff auf die UdSSR, machte mich stutzig. Ich war bei diesem für die eigene Geschichte so überaus wichtigen Thema völlig unvoreingenommen an die Fragestellung herangegangen, ob es sich dabei um einen Überfall oder doch um einen Präventivkrieg handelte. Dafür hatte ich nach meinem Studium der russischen Sprache mehrere, etwa 50 sowjetische Generalsmemoiren gelesen, die überraschenderweise zahlreiche Hinweise auf einen deutschen Präventivstaat enthielten. Der Hochschullehrer, an dessen Lehrstuhl ich damals arbeitete und der diese Arbeit betreute, sagte mir nach Durchsicht der Arbeit, die sei sehr gut, habe allerdings einen Mangel. Zwei der für die benutzten Bücher seien nicht zitiertfähig. Ich wusste zunächst nicht so recht, was er meinte, da alle Bücher mit einem zusätzlichen Apparat ausgestattet waren. Und er erklärte mir darauf hin, es seien die Verlage, die nicht zitiertfähig waren. Es sind ausgerechnet die Verlage, da sind die größten Teil publiziere, also Bruckel und Grabert. Auf meine Frage dann, was denn daran nicht zitierfähig sei, meinte man damaliger potenzieller Doktorvater immer wieder nur die Namen der Verlage, aber er konnte keine inhaltlichen Argumente anführen. Zur Erinnerung, ich war damals noch ein linksliberaler Student und hatte in keiner Weise Veranlassung, sogenannte rechtsradikale Verlage oder Autoren im publizierenden Bereich salonfähig zu machen. Aber ich war natürlich unvoreingenommen und auf der Hut. Am Lehrstuhl für osteuropäische Geschichte hatte sich inzwischen mehrere Jahre lang sowohl mit kommunistischer als auch mit nationalsozialistischer Zensur ihren Formen und ihren Folgen befasst und musste nun zum ersten Mal bewusst erleben, dass auch damals im angeblich freien deutschen Staat, wie jemand auf deutschem Boden entstanden war, Bestimmungen vorzuherrschen schienen, die mit anderen Zensurpraktiken durchaus Berührung, wenn nicht sogar vergleichbare Ähnlichkeit aufwiesen. Als ich meinen Professor dann bedrängte, mir endlich inhaltliche Argumente für die Nichtzitierfähigkeit dieser Bücher anzugeben, erklärte er mir, Erich Heldendach, Autor des Buches Überfall, Fragezeichen, sei als Oberst der Wehrmacht am Angriff auf die UdSSR beteiligt gewesen. Deswegen sei er parteilich und seine Arbeit sei nicht vorsichtig zu genießen, da sie exkulpierende Momente beinhaltet. Auf meine Frage, ob nicht auch die sowjetischen Generäle beteiligt gewesen seien und damit ebenfalls Partei seien, zuckte er mit den Schultern. Ich war schließlich fassungslos, bestand auf den Verbleib der beiden Bücher in der Arbeit, handelte mir dafür eine 2+ ein und wusste noch am gleichen Tage, dass ich an diesem Lehrstuhl nicht promovieren würde. Wichtiger für mich dabei allerdings die Erkenntnis, dass Zensur in der Bundesrepublik Deutschland nicht nur gegen sogenannte Rechte oder nationale Argumente ausgeübt wurde und dass sich die Minenfelder dieser Geschichtspolitik fast alle auf einen kleinen Zeitraum von 12 Jahren aufzufinden waren. Und das muss natürlich Gründe haben. Immer noch war ich fest davon überzeugt, dass die zahlreichen den Deutschen zur Last gelegten Verbrechen, die zwischen 33 und 45 begangen worden sein sollen, auch tatsächlich und in der behaupteten Form stattgefunden hatten. Weil das sozusagen schien und weil im Fernsehen, im Radio und auch in den meisten Zeitungen, die griffbereit waren, genau diese Sichtweise täglich untermauert wurde, wurde ich unsicher, warum man bei dieser medialen Überlegenheit gerichtlich gegen den kleinen Kreis der Andersdenkenden vorgeht. Noch interessanter war es aber, sich an mit den dort vorgetragenen Argumenten näher zu befassen. Ich las also in meiner Freizeit verstärkt Dokumenteneditionen, Bücher aus sogenannten nationalen Verlagen und wollte in einem dritten Schritt Primärliteratur aus der Zeit des Dritten Reiches begutachten. Und dabei erlebte ich ebenfalls einen regelrechten Schock, als Mitarbeiter an einem Lehrstuhl, zu dessen Obliegenheiten es immer wieder auch gehörte, den Lehrstuhlinhaber Literatur auf den Schreibtisch zu legen und aus der Bibliothek zu besorgen, wusste ich um die Existenz von sogenannten Sperrbeständen von Büchern, sodass ich damals die zu wertvoll seien, um sie einfach auf die Regale zu verteilen. Zu meinem Erstaunen musste ich aber feststellen, dass in den verwitterten Abteilungen der historischen Bibliothek eben nicht nur wertvolle Folianten aus dem 17., 18. und 19. Jahrhundert mit vielen, vielen Kupferstichen vergraben waren und lagerten, sondern fast jedes historische und politische Buch, das im Dritten Reich erschienen war. Dies war von mir ebenfalls festgestellt worden in der Moskauer Lenin-Bibliothek, wo es zu Sowjetzeiten ein vierfaches Tablet Zugangssystem gab eben, in dem ich also mit Erlaubnisscheinen von bestimmten Professoren und auch einem Generalstaatsanwalt, wo es ja damals bis zur Abteilung 3 Zugang hatte. Schlimmer noch, für mich, die Bochumer Studenten empfanden eine solche Zugangsbeschränkung bzw. Kontrolle, wie ich in Gesprächen feststellen musste, nicht nur akzeptabel, denn sie begrüßten förmlich diese Regelung, ohne deren Zensurcharakter wahrzunehmen. In den darauffolgenden Jahren habe ich dann begreifen müssen, wie vielfältig die Formen der Geschichtsfälschung in Deutschland sind und wie subtil der Schleier der Zensur über die unerwünschten Themen gezogen wird. Machen wir uns nichts vor, Geschichtsschreibung war von jeher der am stärksten ideologisch aufgeladene Bereich der Geisteswissenschaften, der, wenn er stark tragende Funktionen mit ausüben sollte, auch vom Staat kontrolliert werden und der staatlichen Deutungshoheit unterworfen sein musste. Ich war circa 10-mal in meinem Leben als Reiseführer in China und habe eine Reihe von Ausgrabungen dort gesehen, auch von diesen Gründen, der Tunnel und vielen, vielen anderen Dingen. Wenn eine chinesische Kaiserdynastie gestürzt worden war, waren die ersten Maßnahmen der neuen Machthaber die komplette Zerstörung der schriftlichen Überlieferung der Vorgänger, damit sie ein irrgemäßes Bild der Geschichte neu schreiben lassen konnten. In den europäischen Staaten gab es nicht ohne Grund Hochhistoriker, auf deren Wohlwollen man sich verlassen konnte. Napoleon hat es aber äußerst zynisch formuliert, als er sagte, Historiker seien Prostituierte, die für den schreiben, der sie bezahlt. Eine Einschätzung, die vielleicht drastisch klingt, aber angesichts des Verhaltens der meisten verbeamteten Historiker in Deutschland als überaus treffend bezeichnet werden kann. Die Zahl der Geschichtsschreiber, die im 19. Jahrhundert mit der Oberstreit über Kreuzkamp und das Verkehr eine Zeit lang mit schwedischen Gardinen oder Verbannung vertauschen mussten, überschreitet allein im deutschsprachigen Raum 2 Dutzend. Allerdings wird der Zahn hier nicht ein, um historische Fälschungen oder Lügen zu ahnden, sondern um dann zumeist die nackte Sichtweise der Ereignisse durchzusetzen. Der Staat selber hat es bis zum Jahre 45 nicht nötig, mit klassischen Geschichtsfälschungen zu operieren, da sich die Darstellung der eigenen Interessen und des gesunden Patriotismus auf weitestgehende Bewegungen aller Kreise, auch die der sozialdemokratischen oder kommunistischen Wähler, stützen konnte. Auch nach dem Ersten Weltkrieg wurde von kaum einem Deutschen die von den Alliierten propagierte Alleinschuld des Deutschen Reichs am Kriegsausbruch geglaubt oder gar akzeptiert. Die Ablehnung des im Vertrag von Versailles erzwungenen Schuldeingeständnisses durch die neue militärisch impotente Reichsregierung wurde über die gesamte politische Bandbreite hinweg von nationalen Parteien ebenso wie von Kommunisten abgelehnt. Diese sollten sich nach dem Zweiten Weltkrieg grundlegend ändern. Dieser Krieg hat zum zweiten Mal innerhalb von 30 Jahren, innerhalb von 25 Jahren, innerhalb von 20 Jahren gezeigt, welche Kräfte der deutschsprachige Raum entfalten konnte und welche Anstrengung es von Seiten der Gegner am Ende von 54 Staaten bedurfte, um das Kriegsglück zu wenden. Auch wenn das Reich politisch und militärisch zerschlagen, aufgeteilt in Zonen, von riesigen Flüchtlingsströmen durchzogen und, dass die Städte betraf, weitestgehend zerstört war, traute man von Seiten der siegreich Alliierten diesem Zustand keine Dauer zu. Churchill und die Westmächte gingen davon aus, dass Deutschland mindestens 50 Jahre brauchen würde, um sich von dieser Katastrophe auch nur halbwegs zu erholen. Der Instinktpolitiker Stalin behauptete hingegen, dass die Deutschen keine 10 Jahre dafür benötigten, ließen man sie nur gewähren. Eine der wenigen Gemeinsamkeiten, die nach dem Auseinanderfall der Anti-Hitler-Koalition sowohl im Ostblock als auch bei den Westmächten gepflegt wurde, war ein antideutscher Kurs, bei dem die angeblichen und behaupteten Grausamkeiten der Machthaber des Dritten Reiches sowie der Deutschen insgesamt immer auf einer bestimmten Flamme am Köcheln gehalten wurde. Dies war umso interessanter, als für beide Blöcke der jeweils aktuelle Gegner größere Bedeutung auch propagandistisch hätte haben müssen. Es zeugt aber davon, dass man die deutsche Gefahr potenziell für größer hielt, vor allen Dingen aber davon, dass die deutsche Einheit unter welchen Vorzeichen auch immer von beiden Seiten befürchtet und abgelehnt wurde. Man wusste, dass sich historische Ereignisse und Normalität nicht mit erzwungenen Verträgen aufhalten können. Um sich die Möglichkeit einer permanenten Intervention zu schaffen, haben weder die Westmächte noch der Ostblock mit den deutschen Staaten bzw. mit den Vereinigten Deutschland 1990 einen Friedensvertrag geschlossen. Während die Sowjets nur vereinzelt belastete Personen im Apparat der von ihnen kontrollierten Besatzungszone einbauten, lediglich beim Aufbau von Polizei und NVA griff man in nennenswertem Umfang auf deutsche Offiziere des Dritten Reiches damals zurück, setzten vor allem die Amerikaner und auch die Briten in ihren Zonen einen hohen Prozentsatz der alten Eliten ein. Zum einen bedurfte man ihrer zum Aufbau einer funktionierenden Verwaltung unbedingt und auch dieser inneren Funktionseliten. Zum anderen hatte man im Parlament, Verwaltung, Hochschul- und Schulsektor, vor allem aber im Pressewesen, Personal rekrutiert, das Hofer überhaupt wieder arbeiten zu dürfen und damit in hohem Maße erpressbar war. Lizenzen vergeben und Kontrolle ausüben waren Aufgaben, die für Tausenden von amerikanischen Neubürgern, also von Personen, die im Jahre 35, 36, 37, 38, 39 und so weiter den deutschsprachigen Raum, Sprachraum verlassen hatten, ausgeführt wurden. Nach einigen Jahren aber, und zwar sehr früh, war das System so eingespielt und die agierten Vorgaben so tief von den deutschen Lizenzträgern und Begünstigten verinnerlicht worden, dass die Aufsicht gelockert werden konnte, da grobe Verstöße kaum in der Tagesordnung waren. Diejenigen hingegen, mit deren Willkürigkeit man nicht rechnen konnte, deklarierte man als belastet und entfernte sie aus dem öffentlichen Dienst. Von den ca. 10.000 deutschen Hochschullehrern wurden damals 4.189 entlassen. Im Vergleich, die Nationalsozialisten entfernten 1933 nur 1.628 Dozenten aus rassischen und politischen Gründen. Addiert man zu diesen Zahlen noch die 2.000 in die USA und die USA versteckten Wissenschaftler hinzu, hat man ungefähre Vorstellungen vom geistigen Aderlass in Deutschland neben militärischen und sonstigen Verlusten. Um den militärischen Erfolg des Zweiten Weltkriegs gleichsam mit dem Nimbus eines gerechten Gottesurteils zu überhöhen, bedurfte es eines Bellum Justum, eines gerechten Krieges, benötigte man gute und böse, Verbrecher und Heilige. Es genügte dabei nicht, bei den Tatsachen zu bleiben. Das, was im Verlauf des Krieges auch von Briten und Amerikanern an sogenannter schwarzer Propaganda zusammengeschrieben worden war, musste unbedingt kanonisiert werden. Man denke zum Beispiel an die unsichtige Broschüre von Lord Benwitter, Black Records, auf Deutsch dunkle Vergangenheit, in der die Deutschen als Raubvögel der Welt dargestellt wurden und ihre Geschichte als eine einzige Aneinanderreihung und Verkettung von Mord und Totschlag, Vertragsbruch und Aggressionen, Massenmord und vielen anderen niedrigen Instinkten dargestellt wurde. Eine publizistische Hetzkampagne, die mehr als 1 Million Mal gebucht wurde, 1940, und verteilt wurde, und zwar nicht nur in den eigenen Staaten, also in England, Kanada, in Neuseeland, die wurde auch in verschiedenen Anrainerstaaten kostenlos geliefert und sollte die Bevölkerung übergeben in großen Stückzahlen, mit auch in neutralen Gebieten, also die Stimmung gegen Deutschland aufgeheizt wurde. In den USA gab es dazu Pendants, mit USR kennen wir in der Ehrenburg ebenfalls das deutliche Pendant. Der Sieger nahm nicht nur unermessliche materielle Beute aus Deutschland, er raubte den Geschlagenen zudem das gute Gewissen. Die Deutschen sollten zutiefst verunsichert werden gegenüber der Rechtmäßigkeit ihres Standpunktes. Sie sollten zweifeln an der Idee, für die sie ihr Leben in die Waagschale geworfen hatten. Sie sollten begreifen, endlich begreifen, unmoralisch gehandelt zu haben, ein Verbrecher zu sein, das einzusehen und auch vor allem das einzugestehen. Der Verlierer hat nicht nur zu zahlen, er hat sich auch zu schämen und sich für die Erniedrigung reuevoll zu bedanken. Und er hat letzten Endes aus eigener Tasche die Tendenzhistoriker zu besolden, die alles, was das Schuldgefühl mindern könnte, vor seinem Bewusstsein sorgfältig verstecken. Aus diesem Grunde wurden der historischen Forschung in Deutschland enge Grenzen gezogen. Im Deutschlandvertrag von 1955 wurde verbindlich festgelegt, dass deutsche Gerichte und Behörden alle Urteile und Entscheidungen aus den Nürnberger Prozessen in jeder Hinsicht als rechtskräftig und rechtswirksam zu behandeln haben. Zu den Entscheidungen des Gerichts gehörten auch die Feststellungen zum Ablauf der Ereignisse, die zum Krieg führten. Dadurch waren der subjektiven Sicht der Siegermächte Tür und Tor geöffnet und die besiegten Deutschen per Gerichtsbeschluss verpflichtet, diese Sicht zu übernehmen. Zu den Behörden, die genau das zu beachten hatten, gehörten die Kultusministerien der Länder und die von ihnen besonderten Beamten, insbesondere die sich den Dienst an diesen Artikel 7 des Deutschlandvertrags gebundenen Professoren, die damit eine Lesart von Geschichte fabrizieren mussten, die in Nürnberg vor- und festgeschrieben worden war. Wer der Forschung solche Fesseln anlegt, handelt, auch wenn er den Rahmen breiter steckt als die Interpretationsmöglichkeiten der DDR, diktatorisch, unmoralisch und vor allen Dingen unwissenschaftlich, aber er handelt natürlich bewusst. Welche Angst muss Vater gestanden haben, dass die Westmächte eine nationale Normalisierung der Deutschen selbst lange nach Kriegsende durch kollektive Schuldgefühle und schlechtes Volksgewissen zu verhindern suchen? Wie sonst ist es erklärbar, dass die Bindekraft des Deutschlandvertrages von 1955 in den Kreis- und Viervertrag von 1990 aufgenommen wurde und von deutscher Seite schriftlich zugesichert werden musste. Welche Bedeutung müssen die alliierten Kriegsgegner, allen voran die Amerikaner, die Briten und daher immer auch noch die Russen, der Verteufelung der Deutschen als Nazis beimessen, dass sie jahrzehntelang ihren Völkern fast täglich im Fernsehen Spielfilme und Serien vorsetzen, in denen die Deutschen als Monster oder Idioten verzeichnet agieren? Dieses Bild vom Deutschen hat sich zwar beileibe nicht überall durchsetzen können, aber es ist unterstellig, in starken Schichten virulent und es kann von den Herrschenden jederzeit politisch aktiviert werden. Ich bin ca. 50 Mal in der UdSSR gewesen, ca. 20 Mal in England, verschiedenen anderen Staaten, und man konnte fast jeden Abend in der damaligen UdSSR auf irgendeine drei Kanäle einen Kriegsfilm dieser Art sehen, und auch die Briten haben mit diesen Moraten wahrlich nicht in den Berg gehalten. Lassen Sie uns jetzt zu den maßgeblichen Phasen und zentralen Themen der Kriegsberechnungen kommen. Viele von Ihnen haben wahrscheinlich von einer Bewegung gehört, die Professor Friedrich Grimm, einer der profiliertesten deutschen Strafverteidiger der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wenige Tage nach Kriegsende hatte. Er war von einem Briten aufgesucht worden, der sich zunächst als Professor ausgab und Grimm mit zahlreichen Gräuelmärchen behelligte, die dieser allesamt mühelos widerlegen konnte. Mit diesem Widerstand konfrontiert, platzte sein Besucher daraufhin los, ich zitiere: Ich bin in einen Sachkundigen geraten, wo will auch ich Ihnen sagen, wer ich bin. Ich bin kein Universitätsprofessor. Ich bin von der Zentrale, von der Sie gesprochen haben, Gräuelpropaganda, und damit haben wir den totalen Sieg gewonnen. Als Grimm dies bejahte, ihn aber aufforderte, nun die Propaganda einzustellen, hat der Dritte geantwortet, ein Dritte, der später als festen Delmer erkannt wurde, der Kopf der britischen schwarzen Propaganda: Nein, nun fangen wir es richtig an, wir werden diese Gräuelpropaganda fortsetzen, wir werden sie steigern, bis niemand mehr in der Welt ein gutes Wort von den Deutschen annehmen wird, bis alles zerstört werden wird, was sie in anderen Staaten an Sympathie gehabt haben, und bis die Deutschen selbst so miteinander geraten sein werden, dass sie nicht mehr wissen, was sie tun. Man kann die Kühlung als entlarvende Schlüsselepisode der gewollten und beginnenden weltweiten antideutschen Nazi-Propaganda bezeichnen. Da die Alliierten die deutschen Dokumente weitestgehend erbeutet hatten und ihre eigenen bis zu 70 Jahre unter Verschluss hielten, zum Teil noch weiterhalten und weitere Stärkungen hinzufügen, dass sich die Deutungshoheit über die Dokumente anmaßen und sich vorbehielten und tausende von Menschen vollsetzen, erpressten und bedrohten, hunderttausende in Dachau Gefängnisse warfen und ihre bürgerliche Existenz ruinierten, sofern sie daran zu rütteln versuchten, konnte man ungehindert selbst dunkle Geschichtsfälschungen in den Pressen verbreiten. Man fühlte sich so sicher, dass man in Nürnberg einen Schauprozess gegen sogenannte Hauptkriegsverbrecher und Regularien abhielt, die diesen eigentlich keine Möglichkeit mehr ließen, die Ursachen ihres Aufkriegs, die Motive ihres Handels und ihre Beweggründe glaubwürdig und vor allem logisch vertreten zu können. Und dennoch erwiesen sich die Täuschungen, Verdrehungen und Lügen mehrmals als zu schwach, um selbst vor einem solchen Tribunal durchgesetzt werden zu können. Als die Sowjets versuchten, den Deutschen die Ermordung von tausenden polnischer Offiziere im Wald von Katyn und anderen Stellen in die Schuhe zu schieben, war die Beweislast der deutschen Verteidigung trotz aller Behinderungen so erdrückend, dass das Gericht den Antrag zurückziehen musste. Mehrmals wurde Hermann Göring, der trotz seiner Unkenntnis der Methoden des amerikanischen Kreuzverhörs seinen Ankläger in vielen Punkten intellektuell, argumentativ und vor allem, was seinen Mut anbelangt, überlegen war, Sieger in derartigen Wortgefechten. Er war es, der über die Unterstellung, er habe Feuer an den Reichstag legen lassen, lachte, er entlarvte Hermann Auschwitz über 100 sogenannte Gespräche mit Hitler als komplette Fälschung. Und er war es, der das Filmmaterial, das die Sowjets als Dokumentarfilm unter dem Titel Die Befreiung von Auschwitz im Nürnberger Gerichtssaal vorführen ließen, als plumpe Sowjetpropaganda und Fälschung brandmarkte. Göring konnte diese Auftritte gegen Lüge und Täuschung leisten, denn er hat bereits in seinem Leben abgeschlossen und den Mitangeklagten bei Prozessbeginn erklärt, auf die alle war im letzten Fall ein Marmorsarg. Er sollte sich irren, die Alliierten sollten sich nicht den schändlich Erdrosselten, selbst noch die Totenruhe vorzuenthalten, sie verbrannten wie wir die Leichname und verstreuten die Asche. Über diese Methode befand der bekannte amerikanische Publizist und Präsidentenberater Walter Lippmann als verloren könne einen Krieg heutzutage nur dann gelten, wenn das eigene Territorium vom Feind besetzt sei, die führende Schicht des besiegten Volkes von Kriegsverbrecherprozessen aburteilt und die Besiegten einem Umerziehungsprogramm unterworfen würden. Größte Bedeutung kam dabei die Darstellung der Geschichte aus der Sicht des Siegers zu. Dabei wurden vor allen Dingen die moralischen Kategorien der Kriegspropaganda des siegreichen Staates in das Bewusstsein des Besiegten verpflanzt. In der ersten Phase der Charakterwäsche wollten die Amerikaner die Umerziehung der Deutschen vor allem im Bereich der Hochschulen und Schulen durchsetzen. Sie beauftragten damit entweder belastete Hochschullehrer wie Theodor Eschendorf, ehemaliges Mitglied der SS, mit theoretischen Konstruktionen repräsentativer Demokratie und setzten gleich ganze Fachbereiche wie die sogenannte marxistische Frankfurter Schule um die Emigranten Max Horkheimer und Theodor Wiesenbund Adorno bis hin zu Jürgen Habermas ein, die mit den Siegern nach Deutschland zurückgekommen waren, um dort die Generationen gegeneinander aufzuhetzen, die Geschichte zu lassen, das eigene Land zu erfälschen und das deutsche Volk für Generationen zum Alleinschuldigen der Geschichte zu erniedrigen. Als sich in den 60er Jahren ein neues deutsches Selbstbewusstsein herauszubilden begann und die Propaganda zu erlahmen drohte, von der ich gerade sprach, verlagerte man diese aus den Medien in die Gerichtssäle. Es sollte Jahre dauern, bis die in den deutschen Urteil erkannten Tatsachen gerichtskonstruktiv wurden und deren Offenkundigkeit eine weitere argumentative historische Debatte ausgehen würde. Es war die Zeit, in der man Eichmann-Mann entschuldigte und in Israel vor Gericht stellte, als man Dr. Mengele besuchte, als man in Frankfurt die Auschwitz-Prozesse eröffnete und schließlich durch die deutschlandweite Ausstrahlung der amerikanischen Serie Holocaust einen Resonanzboden geschaffen hatte, in der täglichen Beschäftigung mit den Verbrechen an den Juden fast einen quasi-religiösen Charakter verlieh. Inzwischen begann, wenn auch langsam, die sogenannte Erlebnisgeneration abzutreten. An ihrer Stelle war die Generation der 68er, die den Marsch durch die Institutionen absolviert hatte und in höchsten Führungspositionen angekommen war. Durch ihre Vermittlung wurden Thesen, die selbst innerhalb der gefesselten Geschichtsschreibung als Schriftweise in Schulbücher übernommen und in Fernsehen und in Ausführungen einer Öffentlichkeit operiert, die durch ein bereits lückenhaftes Geschichtsbild dieser Infiltration hilflos aufgesetzt war. Der infame Höhepunkt war dann die Anti-Wehrmacht-Ausbildung der Herren Jan-Philipp Reensma und Hannes Heer in dieser intentional erbärmlichen, die handwerklich katastrophalen Ausstellung, nur allein die durch den Titel, Zitat, Vernichtungskrieg, Verbrechen der Wehrmacht 41 bis 44, Zitat Ende, gegen alle Wehrmachtangehörigen, vom Gefreiten bis hin zum Feldmarschall, ein subkutaner Verbrechensvorwurf erhoben. Fast 5 Jahre lang war die Ausführung durch zahlreiche deutsche Städte gezogen, ohne dass ein einziger deutscher Historiker von Rang und Namen sich wirkungsvoll um einen öffentlichen Skandal bemüht hätte. Es war bezeichnend für die Lage in Deutschland, dass im Oktober 99 vor allem nur ausländische Historiker, der Pole Bogdan Muliar und der Ungar Krisztián Ungvári, an gravierenden Beispielen nicht nur die völlige Inkompetenz und ideologische Verblendung der Ausführungsmacher nachwiesen, sondern auch die insgesamt die Ausführung kippen konnten. Viele hatten sich zuvor die Frage gestellt, warum kein deutscher Historiker die vielen offenkundigen Fehler und Täuschungen aufgedeckt hatte. Die Antwort darauf gaben deutsche Professoren nur in der vorgehaltenen Hand. Ich zitiere, jeder Historiker hat sofort gesehen, wie schlampig und suggestiv diese Ausführung eingerichtet war, aber wer hat schon Lust, sich öffentlich fertig machen zu lassen? Zitat Ende. Und ausgerechnet diese Generation von Historikern fordert in ihren Werken in der Dritte Reich immer wieder von den damaligen Kunstgenossen und heutigen Zeitgenossen Mut zum Widerstand, offene Worte zum Unrecht und ähnliche Fragen. Ein Armutsprodukt der Wissenschaft und zugleich eine Bankrotterklärung des freiheitlichen Rechtsstaates, in dem angebliches Recht auf Meinungsfreiheit verfassungsfremd ist. Weitere Beispiele betreffen zum Beispiel das Vergessen als Mittel der Fälschung. Es war in Westdeutschland nicht gewünscht und folglich auch nicht üblich, über die Terrorbombardements der westlichen Alliierten zu sprechen, in denen die 600 bis 700.000 Angehörigen bis zu 1 Million Zivilisten an einem echten Holocaust, eine Verbrennung, ein Brandopfer geboten haben und unersetzliche Weltkulturgüter zerstörten. Und wenn es doch passiert ist, dann war und ist auch heute noch Pflicht, selbst bei unschuldigen Kleinkindern zu erwähnen, dass diese eben durch ihr Wahlverhalten und die Zugehörigkeit zu einem kriminellen Volk selbst für diesen Sturm verantwortlich seien, da der Wind gesät hätte. Immer wieder wurde für jeden noch so barbarischen und kriminellen Akt der alliierten Kriegsführung verständlich in eine Thematisierung unumgänglich erschienen. Genau anders verhielt sich das in der DDR. Hier verwandten viele Publikationen den Begriff Terrorbombardement bis zum Jahr 89, der ja maßgeblich die Amerikaner und Briten, ihr großer biologischer Gegner, den Krieg gegen Zivilisten aus der Luft geführt hatten. Hier wiederum, in der DDR, durften die millionenfachen Massenvergewaltigungen und Ausmordungen der Deutschen aus Ostdeutschland, die weit über ein Dutzend Millionen Vertriebenen, sowie die Verbrechen der Roten Armee generell nicht erwähnt werden. Dies war durch die Westdeutschland anders, solange der Sowjetkommunismus eine Bedrohung darzustellen schien und auch darstellte. Man sieht an beiden Beispielen, dass die Rezeption der Verbrechen am eigenen Volk nicht durch eigene Maßstäbe geeicht wurde, sondern stets an den Interessen der jeweiligen Besatzungsmächte ausgerichtet war. Die einzige Möglichkeit, Geschichtsfälschungen zu widerlegen, besteht also in der Revision des herrschenden Geschichtsbildes. Die wenigen Historiker, die dazu den Mut besitzen und darüber hinaus die Befriedigung, nennt man folglich Revisionisten. Dies ist insofern nicht ungewöhnliches, als dass jede Geschichtsschreibung, die irgendwas Neues zutage fördert, per Definition eigentlich als revisionistisch bezeichnet werden müsste. Etwas anderes ist allerdings in einem Land, in dem Geschichte mit dem Strafgesetzbuch manipuliert wird. Auf der einen Seite ist es für diese revisionistische Geschichtsschreibung außerordentlich einengend, dass ihre führenden Vertreter von staatlichen und altersreichen Stellen bekämpft und kriminalisiert werden. Andererseits zeigt aber auch die Angst der Herrschenden, dass diese Argumente, die dort vorgetragen werden, während sie frei zugänglich auf einen aufnahmebereiten Resonanzboden fallen würden. Nur dann, wenn Argumente Bedeutung haben und in irgendeiner Form Angst hervorrufen, nur dann werden sie auch bekämpft und sei es juristisch. Ich selbst habe erleben dürfen, welcher Grad von Panik herrscht, wenn solche Themen vorgestern aufgemacht und das Allerheiligste der Massenbeeinflussungsindustrie in das Fernsehen vorbringen. Vor gut zwei Jahren ist es mir mit einem Co-Autor gelungen, in der exklusiven Domäne der Staatsmonopolgeschichtsschreibung einen eigenen Beitrag platzieren zu können. Auf dem bundesdeutschen Nachrichtensender NTV haben wir einen ca. 20-minütigen Film über die wahren Hintergründe des Englandtums von Rudolf Hess gezeigt und dort wurde auch über die dabei vorgetragenen Friedensvorschläge berichtet. Anhand von Vorschlägen aus dem britischen Staat erschien, wurde des Weiteren bewiesen, aus welchen Gründen Churchill die Ausweitung des europäischen Konfliktes zum Weltkrieg befürwortete. Dieser Beitrag wurde fünfmal ausgestrahlt, obwohl den verantwortlichen Redakteuren durchaus bewusst war, dass darin das herrschende Geschichtsbild auf den Kopf gestellt wurde, oder ihm vor der Ausstrahlung der verantwortliche Chefredakteur telefonisch und sehr aufgeregt mitteilte, hier Hitler als Friedensengel dargestellt und Churchill als Kriegstreiber. Kürzer und treffender hätte die Aussage hier 20 Minuten nicht zusammenfassen können. Ein halbes Jahr später bewiesen wir mit Augenzeugen in der zweiten Staffel, dass Hess in Spandau umgebracht worden war. Auch dies sollte viermal wiederholt werden. Bei der zweiten Wiederholung allerdings tat das Hamburger Institut für Sozialforschung mit einem Also es gibt zwei Dinge, wo alle lachen, wenn ich dieses Institut nenne, mit dem Namen Reesmann oder Michel Friedman, das machen auch gut. Ich weiß nicht warum. Also, es trat also das Hamburger Institut für Sozialforschung mit einem Brief an den Sender heran und forderte die einzelnen Wiederholungen. Leider hat man darin auch schriftlich eingeräumt, das wurde mir das Wildkopf wieder zugeteilt, man hätte erstens den Film nicht gesehen, kenne zweitens das Buch nicht, auf dem basiere, und drittens auf die Dokumente, auf denen das Buch maßgeblich schöpfte, aber man kenne einen rechtsradikalen Autor, der da was vor ihm steht, Zitat, dessen Thesen bei keinem Umständen im deutschen Fernsehen Raum gegeben wird. Zitat Ende. Der Chefredakteur verwies darauf, dass man den Inhalt des Beitrages von mehreren britischen Experten habe prüfen lassen und da die vorgesehene Wiederholung doch ausstrahlen werde. In der Zwischenzeit, so die Sand, hätten die Mitarbeiter des Hamburger Instituts die Gelegenheit, das Buch zu lesen, die Dokumente zu studieren und sich mit eben den Themen dieses Films vertraut zu machen. Daraufhin versuchten das Institut und dessen Finanzier Professor Reesma die größten Anteilseigner der S-Bahn und RTL gegen den Chefredakteur mobil zu machen. Als auch das nicht passiert, versucht man den Geschäftsführer der größten deutschen Video- und DVD-Firma zu erpressen, wenn dieser die Langversion des Festivals nicht aus dem Programm nähme. Was da passiert? Der Sender teilte uns mit, dass diese Ausfall des Festivals mit den ersten vier Wiederholungen etwa 400.000 Menschen gesehen hätten, obwohl der Film im Fernsehprogramm nicht aufgeführt war, da er unter dem allgemeinen Rubrik Technik und Trends damals eingespielt wurde. Resonanz sei quasi überwältigend gewesen. Tausende von Telefonaten, Faxen und E-Mails hätten den Sender direkt lahmgelegt, sodass er gegen seinen Willen sich gezwungen gesehen habe, zumindest den englischen Titel des Buches von Martin Ellen, Churchills Friedensfalle, auch übrigens bekannt zu geben, sowie die Adresse im Internet, unter dem die Nachfassung des Films bezogen werden konnte. Noch niemals sei man in irgendeinem Beitrag auf so viel Zustimmung gestoßen, weit über 95% hätten sich positiv darüber geäußert. Noch eineinhalb Jahre später befasste sich ein Fernsehbeitrag des Westdeutschen Rundfunks mit der Ausstrahlung dieses Films. Dann wurde eine Reihe von Verdächtigungen gegen den Autor aufgestreut, dessen Film von unpromovierten Experten als Humbug bezeichnet wurde, ohne auch noch das einzige Argument, das dort vorgetragen wurde, einzugehen. Und das Ende gab eine Diskussionsrunde. Eröffnet wurde diese Runde von dem allseits beliebten Drogenjunkie Dr. Michael Friedmann, dem damit Gelegenheit gegeben wurde, von seiner berühmten hohen moralischen Warte aus gegen den Autor polemisieren zu können. Das zeigt allerdings in meinen Augen nur eines. Erstens, dass ich in der Bundesliga spielen darf, weil Michael Friedmann das konnte und normal. Und zum Zweiten, die wirkliche Nervosität der Vertreter von Fälschung und Lügen, sofern sich denn so müssten, ein einziges Mal eines ureigensten Mediums der Lüge bedienten, des Fernsehens nämlich. Man suchte nach einer Lücke, die diesem Virus passieren konnte. Vor allen Dingen aber wollte man eine Wiederholung eines solchen medialen Gaus unter allen Umständen verhindern. Und sowas, meine Damen und Herren, sollte eigentlich uns allen Mut machen. Im Rahmen eines Schülerseminars hatte ich Gelegenheit, sowohl den Testfilm als auch danach den Beitrag des WDR einer Gruppe von Jugendlichen zu zeigen, den kleinsten der Gruppe, einem 10-jährigen, aber aufgeweckten Kind, war aufgefallen, dass in der DDR-Dokumentation gegen meinen Film kein einziges Argument des Films widerlegt worden war. Sie sagen zwar, dass du Humbug redest, Olaf, aber auch das, was du gemacht hast vom Film, geht ja eigentlich keiner ein, mit 10 Jahren. Danach fragt er mich, Olaf, in dem Seminar, rat mal, was ich werden will. Und ich werde ein bisschen konsterniert und sage, also, du schreibst auch nicht Astronaut vielleicht? Nein, meint er, das ist über so Lokomotivführer, der oben nicht, nein, auch nicht. Der hat noch weiß nicht, PC-Fachmann, ich weiß auch nicht, nein, der alles nicht. Wenn du nicht, so wie du. Also die Lage ist nicht hoffnungslos. Die alliierten Geschichtsfälschungen, sowohl die klugen sowjetischen als auch die geschickte eingefädelten amerikanischen, britischen und jüdischen, sind mit einem guten Teil der Lebensgeneration bis in die 60er Jahre hinein natürlich durchschaut worden. Sie wurden hingenommen, da man sich in der DDR ohnehin dagegen nicht zur Wehr setzen konnte, und auch in der BRD waren die Möglichkeiten dazu eigentlich mehr als begrenzt. Sie wurden hingenommen, weil zumindest im Westen der türkische Vorschlag zu wirken begann, die Deutschen fest und impotent zu machen. Der Wohlstand verpackte das Gefühl des Unbehagens auf der Lüge und Täuschung in Watte. Man hat sich eingerichtet, diese Voraussetzung bürgerlicher Ruhe ist seit mehr als Jahrzehnt im Schwinden. Der Wohlstand lässt nach, Brot und Spiele werden zunehmend unbezahlbar und schon beginnt der Souverän Fragen zu stellen. Dass dies passieren konnte, hatte gleich zwei Voraussetzungen. Zum einen den 11. Dezember 2001, zum anderen der Anlass der Amerikaner in den Irak und in Afghanistan. Der 11. September war zunächst für die Welt ein Schock. Sehr schnell aber begannen sich Millionen Menschen zu fragen, ob die offizielle Version, die Regierung der Vereinigten Staaten von diesem Ereignis, dem angeblich vierfachen Flugzeugeinschlag zeichnen wollte, wirklich den Tatsachen entsprach. Zahlreiche Ungereimtheiten ließen Zweifel an der offiziellen Version aufkommen. Es machte stutzig, dass mehrere der vorgeblich 19 daran verwickelten Terroristen noch lebten, dass absolute Fluganfänger großräumige Verkehrsflugzeuge in fliegerischer Meisterschaft punktgenau im Ziel steuerten, die selbst erfahrensten Piloten Probleme bereitet hätten, dass sowohl im Pentagon als auch ein Absturz der vierten Maschine aus offenem Gelände kein einziges Trümmerteil gefunden wurde. Vor allem aber, dass die Stahlkonstruktion bei dem Turm des World Trade Center schmolz, obwohl noch niemals zuvor bei einem Hochhausbrand ein Stahlgerüst kollabiert war. Und die Türme mit einer Fallgeschwindigkeit von 8,4 Sekunden auf den Boden einschlagen. Es spricht genau der Zeit, die ein Stein, der vom obersten Punkt des Turmes aus auf den Boden fallen würde, benötigt, um also aufzuschlagen. Und das eben doch mit einem gewissen Widerstand muss man errechnen, wenn die einzelnen Stockwerke als Quantenmechanik zusammenschlagen, relativ ungewöhnlich. Und diese Frage wurde überraschend schnell beantwortet. Die Amerikaner griffen eine Reihe von Staaten an, die den Terror angeblich logistisch oder finanziell unterstützen und die Weltherrschaft anstreben, wie dies zuvor die Nazis getan hatten oder die Bolschewisten, also kurz und gut, die verschiedenen Reiche des Bösen. Es war also schnell ausgemacht, wer der Gegner war. Der Gegner wurde in der amerikanischen Propaganda entmenschlich und es wurde ihm vorgeworfen, mit Massenvernichtungswaffen die menschliche Situation auflösen zu wollen, so wie es ihnen von den Weltkonflikten jedes Mal bekannt sein dürfte. Schon nach wenigen Wochen brach diese Lügenkonstruktion zusammen. Schlimmer aber war, dass sich weder die Afghanen noch die Iraker der scheinbar unoffenkundigen und für sie wörtlich wahrnehmbaren Niederlage beugten. Und das Gebiet erst begann, als es von einem Wettbewerb beendet erklärt wurde. Momentan, auch das ist klar, und das ist erledigt, dass die Briten sozusagen gestern Nacht mit Ausgangssperre bei Nacht und Nebel Bagdad verlassen haben, sich auf dem Flughafen einkesseln und abgeholt werden. Jetzt ist also der erste große Kriegspartner, die außer Kontrolle gelangte Lage eben verletzt, und man kann jetzt alleine rechnen mit dem Leben. Und dass man also pro Woche, auch davon erfahren, wie heißt es wenig, bis zu 800 Attentate allein im Irak auf amerikanische und britische Stellung verfolgen konnte. Der Krieg wird außerdem unbezahlbar, weil die erwarteten Erdöllieferungen nicht abgerufen werden können. Noch schlimmer aber ist, dass die Menschen auch im Westen inzwischen Vergleiche anstellen und sahen, dass die Amerikaner seit 1898, als sie in Spanien ihre letzten Kolonien gewaltsam entrissen, darunter Kuba, jedes Mal unter einem Vorwand einen selbst herbeigeführten Anlass in den jüngsten Krieg als Angegriffene eintreten konnten. Mauretania, uneingeschränkter U-Boot-Krieg, Pearl Harbor sind nicht die Worte, die den meisten von ihnen bekannt sind. Das Bedrohlichste aber für die USA ist die Tatsache, dass innerhalb eines halben Jahres die Amerikaner und mit ihnen ein guter Teil der westlichen Wertegemeinschaft das moralische und propagandistische Kapital, das sie sehr geschickt über einen Zeitraum von fast 5 Jahrzehnten angehäuft hatten, schlagartig verloren. Nach letzten Umfragen betrachteten über 70% der Europäer und weltweit noch erheblich mehr Menschen in Russland, China, in den arabischen, asiatischen und selbst in afrikanischen Staaten, heute in den USA und Israel, als Ursache aller Probleme und manchmal sogar als das Böse schlechthin. Die Verlogenheit die amerikanischen Gefangenenpolitik, die Rechtlosigkeit ihrer Handhabe, die unglaublichen Folter, die tausendfach, ja zehntausendfach belegt werden konnten und dennoch lediglich die Spitze eines Eisbergs darstellen, haben es ermöglicht, über die gleiche Besatzungspolitik und dieselben Methoden zu sprechen, die Alliierten in Deutschland 1945-46 begannen bzw. anwendeten. Und noch eins ist von großer Bedeutung. Während sie die westlichen Massenmedien mit einem gerüttelten Maß an Manipulationen, Drohungen und, wenn möglich, juristischer Konsequenz beherrschten und damit die Meinungsbildung in den meisten Köpfen, haben sie mit dem arabischen Sender Al Jazeera einen Gegenpart erhalten, der unbequeme Wahrheiten, die Verbrechen und vor allem die Opfer der amerikanischen Gewaltpolitik ins Licht der Öffentlichkeit fährt und als Zitat und Quelle auch aus europäischen Nachrichtenprogrammen nicht mehr wegzudenken ist. Wenn man auf Tagungen referiert und offenkundige Beweise für seine Korruption zur Zeitgeschichte vorlegt, wird man trotz allem oftmals von resignierenden Zuhörern gefragt, ob das alles denn überhaupt noch einen Sinn macht. Die lange Zeit unter Regelung und die Hoffnungslosigkeit der Zustände haben viele Menschen inzwischen resignieren lassen. Ich kann in einem solchen Augenblick nur auf mich selbst verweisen, auch ich bin lange Zeit selbst während meines Studiums die Geschichtsfälschungen der Sieger erleben. Aber als Deutscher, als Idealist und als halbwegs anständiger Mensch, zumindest wie die meisten meiner Landsleute und viele Menschen in allen Staaten, die ich kennenlernen konnte, auch, begann ich skeptisch geworden, natürlich langsam, den Dingen auf den Grund zu gehen. Die daraus erwachsenen Konsequenzen habe ich bewusst in Kauf genommen oder vor 3, 4 Jahren in Kauf nehmen müssen. Ich habe Deutschland und Lügen nicht nur durchschaut, ich habe mir zur Aufgabe gemacht, nicht nur die Lügner zu entlarven, sondern auch ihre Urheber und Drahtzieher deinen Namen zu nennen. Mir ist natürlich völlig bewusst, dass nicht ich es bin, sondern wir es sind, die dieses Gewicht stemmen können, aber die Fehler, die gegenwärtig in Washington und Tel Aviv gemacht werden und die gewaltigen weltweiten Widerstände, die daraus erwachsen, lassen mich und viele andere Kraft und Mut schöpfen. Lassen Sie mich mit einer kurzen und wieder persönlichen Episode zum Ende kommen. Im Jahre 2003 wurde mir als Historiker gekündigt, weil ich in einer Arbeit über die Geschichte der Zwangsarbeit in einer westfälischen Großstadt zu statistisch und vor allem durch Augenzeugenberichte abgeklärten, ganz andere Urteilen kam, als bisher in Büchern veröffentlicht wurde. Maßgeblich für meine Einschätzung waren damals neben meiner Unzahl solcher Dokumente, wo die größten Kompilationen, die für eine Großstadt überhaupt in Deutschland vorgelegen haben, ich gefunden habe, etwa 120 Briefe von Russen und Ukrainern, von Russinnen und Ukrainerinnen natürlich ebenfalls, die in dieser Stadt damals Arbeit verpflichtet waren und hier in langen Briefen ihre Erlebnisse geschildert hatten. Ihren Einleitungen zufolge haben sich die Deutschen weit weniger gemein oder Herrenmenschen als aufgeführt, als dies von sozialdemokratischen Auftraggeber auszuhalten in der Lage waren. Anstatt froh zu sein, dass viele angebliche Erschießungen von Zwangsarbeitern gegen Kriegsende, die behauptet worden waren, gar nicht stattgefunden hatten, was ich nachweisen konnte, anstatt froh zu sein, dass die Menschen besser behandelt wurden als bislang angenommen, war von mir Verharmlosung, Fälschung, Rassismus und selbst am bekannten Vokabular des Weißen und so weiter vor. Im letzten Jahr lud ich einen ca. 90-jährigen ehemaligen ukrainischen Zwangsarbeiter ein und zeigte ihm die Stellen, an denen er gelebt, gearbeitet und auch gelitten hatte. Beim Abendessen fragte mich dieser Mann, wie es denn kommen könne, dass sich die Deutschen zwei Generationen lang so viele Lügen, Täuschungen und vor allen Dingen die daraus erwachsenen Demütigungen haben gefallen lassen. Zitat, ich habe die Deutschen also, damals als großes Volk wahrgenommen, gestand er mir und dann schaut er mich an, zwei Generationen haben das erdulden müssen. Die dritte beginnt dagegen aufzubegehren. Hoffen wir, dass man hier von einem Extrem ins andere setzt. Zitat Ende. Die Lüge also ist nicht sattelfest, sie wird konstruiert, oft ist sie widersprüchlich. Deswegen kann sie nur mit Drogen und Gewalt aufrechterhalten werden und deswegen müssen wir sie permanent angreifen und entlarven im Freundes- und Bekanntenkreis, im Gespräch an der Klasse, überall da, wo man unaufdringlich Zweifel sehen kann. Wir alle müssen national, wie vor allem international, nach Bündnispartnern suchen, wenn die Macht der Lüge und der Geschichtsfälschung gebrochen werden soll. Die Wut der Getäuschten wird dann gewaltig sein. Das Ausland will ich sehr genau beobachten. Und dieses vorerst letzte und entscheidende Mal dürfen wir nicht ohne kraftvolle Bundesgenossen sein, in deren eigenem Interesse die Gesundung des deutschen Volkskörpers an Leib und Seele gelegen ist. Denn eines ist mir als Historiker und Ihnen als Deutschen klar. Wir haben keine so beeindruckende Geschichte mit solchen kulturellen Höchstleistungen auf unserer aktiver Seite, um langsam mit Personen und Kanzlern wie Kohl, Schröder oder Merkel unbemerkt aus der Geschichte verschwinden zu wollen. Vielen Dank. Ich darf noch eines, was Ihnen Mut machen wird, hinzufügen und was ich dann den letzten Gedanken aufgreift. Vor circa einem Jahr habe ich in Bochum den meinen Wagen zur Reparatur geben müssen mittags. Ich bin also dann die Stunde nutzen, kurz einen Discounter-Markt gegangen, um also 30 Kleinigkeiten einzukaufen. Dort waren wenig Menschen, zwei erkennbare Ausländer und ein etwas jüngerer deutscher Mann. Ich hatte vier Gegenstände in meiner Hand, der Deutsche zwei und die beiden Ausländer hatten einen gehäuften Wagen voll mit allem drum und dran. Auf dem Weg zur Kasse, beziehungsweise der Deutsche vor mir liegen, überholten dann im Lauf mit dem vollen Wagen und die beiden Ausländer stellten die Wagen in die Kasse und etwas versucht, guckten die beiden uns an und dann fragte der junge Deutsche, entschuldige, darf ich Sie vorlassen? Und ich sage immer, das Reifen von Ihnen, dass Sie mich vorlassen wollen, aber trotz Ihrer Höflichkeit, also das Hindernis stellen nicht Sie dar. Nein, weil Sie ja sehr denken, dass die beiden Herren vor uns, woher kommen denn die, sagt er. Sie müssen diese Sprache nicht können. Es sind Albaner und Sie könnten diesen komischen roten Doppeladler erkennen, so einen Tibetanadler. Da meint er, wie kann man sowas denn verhindern? Wie kann man das denn ändern? Dass sowas man das tatsächlich wiederholt, weil die überhaupt nicht, wo sie doch wissen, dass die 5 Minuten die Karte blockieren werden und wir vor ihnen gewesen sind. Und ich habe also die Verwissenheit gehabt zu sagen, wissen Sie, es kann man dann ändern, wenn Sie aufhören, so eine Frage zu stellen und ich aufhöre, die Fragen so zu beantworten. Wir stattdessen also was auch eine Sachseite rausholen und den Leuten klar machen, dass sie von solchen Attitüden zu halten haben. Und daraufhin grinst er sich an und sagt, mit Sachseiten machen Sie das? Ich sage, wie machen Sie das denn? Und dann macht er so, hier vorne am Hals hat die Pistole gehabt, ich sage, von der Fraktion sind Sie denn? Und darauf antwortet er, Kripo Bochum. Und dann hat er so, ach du meine Güte, das ist nicht immer, aber ach du meine Güte, wer hat den Volksverhältnis schon angefasst? Nein, Mann, ja. Ich weiß nicht, wie die heißen, also nicht, dass mir niemand in den Sinn kommt. Wir sind in Bochum 800 Polizisten und 799. Der Einzige der Polizeipräsident, der jetzt anders sehen würde, ob wir das nutzen oder nicht, so wie kann ich die Urteil meinen, auf jeden Fall 799 warten darauf, diesen Pakt zu zeigen, wo es hingehört und was es soll, denn wie tut jemand, der, was in diesem Wagen liegt, dann denkt er, wir legen mit vielen, vielen Dingen, ja, meint er, die Hälfte meines Weihnachtsgeldes, und das jetzt gekürzt worden ist. Das ist ein Gruselung, das danke Ihnen und ich warte noch.